Kundgabe 4500. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.12.1948. Überwinden der Materie. Freiwillige Entsagung. Was ich euch nicht geben will, könnet ihr euch aus eigener Kraft nicht erringen. Es sei denn, ihr arbeitet mit Unterstützung dessen, der euch verderben will und euch daher irdisch eure Wünsche erfüllt, um euch für sich zu gewinnen. Und darum müsset ihr wählen zwischen Wohlstand, den ihr mit seiner Kraft euch schaffet, oder einem bescheidenen Dasein, das eurer Seele dienlich ist, solange ihr noch materiell gesinnt seid. Habt ihr die Materie überwunden, so dass euer Herz nicht mehr danach verlangt, dann kann ich euch reichlicher bedenken. Und ihr werdet auch irdischen Reichtum in der rechten Weise verwerten, so dass er euch zur Seelenreife dienen kann, dass ihr ihn auswertet in tätiger Nächstenliebe, dass ihr damit Segen stiftet, Arme bedenket und also Not lindert und Liebe erwecket, indem ihr Liebe gebt. Darum murret nicht, so ihr darben müsset, sondern wisset, dass ihr dann noch läuterungsbedürftig seid, dass ich euch erziehen will und das Mittel anwenden muss, das euch heilet, wo ihr krank seid. Und dann trachtet danach, euch zu üben in der freiwilligen Entsagung. Verzichtet gern und löset euch im Herzen von dem, was ich euch vorenthalte. Werdet frei von jeglichem Verlangen nach der Materie. Und ich werde euch bedenken eurer seelischen Reife gemäß, auf dass ihr nicht Schaden nehmet an der Seele, so dem Körper Erfüllung gewährt wird. Was ihr gern aufgebt und mir zuliebe opfert, das will ich euch zuwenden, auf dass euer Leben ein leichteres werde. Doch immer erst dann, so ihr bereit seid, es zu entbehren. Dann weiß ich, dass es für euch keine Gefahr mehr bedeutet und kann euch unbedenklich in den Besitz irdischer Güter kommen lassen, die ihr nun auch meinem Willen entsprechend nützen werdet. Doch gebet euch nicht um irdischer Güter, um des Körpers Wohlbefinden willen, in die Hände des Satans. Das Erdenleben geht schnell vorüber, und ihr müsset alles zurücklassen, was ihr euch mit seiner Hilfe erworben habt. Und dann seid ihr auf ewige Zeiten in seiner Gewalt, und er wird den Tribut von euch fordern. Ihr müsset die irdischen Güter teuer bezahlen. Die Seele muss büßen, was der Körper auf Erden genossen hat. Davor will ich euch bewahren, so ich euch versage, was ihr euch ersehnet. Amen.